Gottfried Keller, der grüne Heinrich. Diese LibriVox-Aufnahme ist im Public Domain. Vierter Band, 13. Kapitel, Ende. Dann starrte ich wieder in die Luft hinaus. Doch kaum waren einige Minuten vergangen, während welcher ich neugierig eine Wolke oder einen Gegenstand am Horizont oder ein schwankendes Reis zu meinen Füßen betrachtete, so kehrten die Gedanken wieder zu ihrer alten Last zurück. Denn das eiserne Bild erlaubte nicht, dass sie länger anderswo spazieren gingen. Als ich eines Tages einen steilen Klippenpfad hinunterstieg, trat ich in der traurigen Zerstreutheit fehl und torkelte wie ein Sinnloser über die Felsen, dass ich nicht wusste, wie ich unten ankam und mich zu meiner Kränkung und Beschämung ziemlich verletzte. Ein anderes Mal saß ich im Feld auf einem verlassenen Pflug, der in der abgebrochenen Ackerfurche stand, und machte wohl ein sehr betrübt, dummes Gesicht, denn ein vergnügt grinsender Feldlümmel, der mit einem irdenen Selterskrüglein, das ihm am Rücken hing, dahingeschlenkert kam, stand vor mir still, gaffte mich an und begann endlich unbändig zu lachen, indem er sich mit dem Ärmel über Mund und Nase fuhr. Schon das arme Krüglein tat mir in den Augen weh, da es so still vergnügt und unverschämt von der Schulter dieses Burschen baumelte, der wahrscheinlich seinen Vespertrunk darin mitgeführt hatte. Wie konnte man ein solches Krügelchen herumtragen, als ob es kein Dortchen in der Welt gäbe? Da der grobe Kerl nicht aufhörte, da zu stehen und mir ins Gesicht zu lachen, stand ich auf, trat weinerlich und leidvoll auf ihn zu und schlug ihn derart hinter das Ohr, dass der arme Kerl zur Seite taumelte, und ehe er sich wieder fassen konnte, prügelte ich all das Weh auf den fremden Rücken und zerschlug auch seinen Krug, dass mir die Hand blutete, bis der Feldlümmel, welcher glaubte, der Teufel sei hinter ihm her, sich aus dem Staube machte und erst aus einiger Entfernung anfing, mit Steinen nach mir zu werfen. Nach dieser humanen Heldentat ging ich langsam davon, schüttelte den Kopf und seufzte über so viel Herzeleid, das in der Welt sei. Von solcher Aufführung selbst angegriffen, dachte ich nicht, mich daran aufzureiben, sondern suchte den Weg, mich aus dem Irrsal zu befreien. Ich musterte und verglich alle Umstände, um feststellen zu können, dass ich nicht der Mensch sei, eine Neigung wie diejenige Dortchens erwecken zu können. Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig, und wie du mir, so ich dir, sind zwei goldene Sprüche auch in Liebeshändeln, wenigstens für sonst verständige Menschen, und die beste Kur für ein krankes Herz ist die unzweifelhafte Gewissheit, dass sein Leiden nicht geteilt wird. Nur eigensinnige und selbstsüchtige Verfassungen laufen Gefahr, sich aufzulösen, wenn sie von denen nicht geliebt werden, die ihnen gefallen. Aber was hätte sein können und nicht geworden ist, macht unglücklich, und der Trost hilft nicht, dass die Welt weit sei und hinter den Bergen auch noch Leute wohnen. Nur das Gegenwärtige, was man kennt, ist heilig und tröstlich. Nachdem ich nun ausgemacht hatte, dass Dortchen nicht an mich denke, ward ich etwas ruhiger und begann zu ratschlagen, ob ich zum Danke für ihre Liebenswürdigkeit ihr die Sache entdecken wolle oder nicht. Ich gedachte im ersten Falle gelegentlich, ehe ich abreiste, ihr lachend und manierlich zu gestehen, welchen Rumor sie mir angerichtet, und sie zugleich zu bitten, sich nicht darum zu kümmern, denn nun sei alles wieder gut und ich wohl und munter. Auf der anderen Seite aber tauchte die Besorgnis auf, ein derartiges Geständnis möchte doch als schlaue Liebeswerbung angesehen werden und mich in ein schiefes Licht bringen, der Geliebten aber einen trüben Tag bereiten. Ich verfiel daher wieder in ein unruhiges und trauriges Nachsinnen, ob ich es tun wolle oder nicht, bis zuletzt es mir doch möglich schien, mit unbefangenem Vertrauen ihr durch offene Darstellung des über mich gekommenen Ungewitters unter Scherz und Lachen eine kleine Erheiterung zu gewähren, die sie wohl verdiene, und mir zugleich die verlorene Ruhe zu verschaffen. Und zwar nahm ich mir vor, es sofort zu tun. Es war eben Sonnabend und das gute Wetter auch für den kommenden Tag in Aussicht. Ich beschloss daher, den Sonntagmorgen mit seinem stillen Glanze zu der verwegenen Verhandlung zu benutzen, heute aber mich nicht mehr sehen zu lassen, um nicht durch neue Eindrücke irre zu werden in meinen Vorsätzen. Der Morgen geriet auch auf das Schönste, ein wirklicher Vorfrühling lachte mit seinem wolkenreinen Himmel durch alle Fenster, und ich war trotz einiger süßer Bangigkeit doch guter Dinge, da ich meiner baldigen Freiheit und Erlösung von der schmählichen Beklemmung entgegensah und mir einbildete, nichts anderes erreichen zu wollen. Und dennoch beruhte die ganze süße Aufregung, in welcher ich mich feiertäglich herausputzte und fortwährend auf neue Scherze sann, die ich in die bevorstehende Plauderei verflechten wollte, auf dem Selbstbetruge, mit dem ich mir verbarg, dass mich nur der Wunsch beseelte, mit Dorotheen wohl oder übel von Liebe zu sprechen. Aber es fand sich, dass sie schon am Sonnabend meilenweit weggefahren war, um eine Freundin zu besuchen, dass sie von dort nach der Residenz gehen und überhaupt mehrere Wochen abwesend sein werde. Damit war alle meine Hoffnung zunichte und der blaue Himmel in meinen Augen schwarz wie die Nacht. Das Erste, was ich tat, war, dass ich wohl 20-mal den Weg vom Gartenhaus nach dem Kirchhof hin und zurück ging und mich dabei auf die Seite des Pfades drückte, an welcher Dortchen mit dem Saume ihrer Gewänder hinzustreifen pflegte. Aber auf diesen Stationen brachte ich nichts heraus, als dass das alte Elend mit verstärkter Gewalt wieder da war und die Vernunft wie weggeblasen. Das Gewicht im Herzen war auch wieder da und drückte fleißig drauf los. Der Graf hatte die ganze Zeit über seiner einzigen Leidenschaft, der Jagd, gelebt und war daher wenig zu Hause geblieben. Jetzt schien er der Sache etwas müde zu sein und begann mich wieder aufzusuchen. Er fand mich in der Kapelle, da ich keinen Grund mehr hatte, in die Wildnis zu laufen und hier am einsamsten war. »Wie steht's denn mit den Bildern, Meister Heinrich?« sagte er, mir auf die Schulter klopfend. »Rücken Sie vor?« »Nicht sonderlich«, erwiderte ich kleinlaut und trübselig. »Es eilt ja nicht. Sie sind uns noch lange willkommen. Dennoch sehe ich Ihnen am Gesicht an, dass es gut ist, wenn Sie von der Sache mit guter Manier bald frei werden.« »Du triffst es besser, als du weißt«, dachte ich, und machte mich plötzlich mit so grimmiger Entschlossenheit an die Arbeit, dass ich vor Ablauf von 3 Wochen mit den Bildern fertig war. Während sie zum Trocknen an der Luft standen, bestellte ich beim Tischler die Kisten, in denen sie nach der Hauptstadt gesendet werden sollten. Dann stellte ich einige Streifereien an, um nicht stillliegen zu müssen. Und als ich eines Abends spät nach Hause kehrte, sah ich vom Garten aus Dorotheens Zimmer erleuchtet. Mit dem Schlaf, den ich während der letzten fleißigen Tage wieder gefunden, war es nun abermals aus, obgleich ich noch nicht wusste, dass sie wirklich da war. Am Morgen erschien Röschen und berief mich zum Frühstücke, welches ihrer Ankunft zu Ehren gemeinsam eingenommen werde. Als ich in das Schloss kam, erklang ihre Stimme durch das Haus, sie spielte und sang wie eine Nachtigall am Pfingstmorgen, und alles war voll Leben und Fröhlichkeit. Nur ich war traurig und einsilbig, da das Scheiden nun doch vor der Tür stand. Sie schien aber davon nichts zu merken, sondern trieb allerlei Mutwillen, der mich immer wieder aufregte und verwirrte. Dabei wandte sie sich immer an andere und brauchte vorzüglich das dienstfertige Röschen als Trägerin und Gehilfin ihrer Possen. Als dieses gelegentlich ein kleines Silberlachen hören ließ, das sich auf meine düstere Laune bezog, lief ich dem Mädchen nach, packte es und fasste es in den Arm, indem ich mit der anderen Hand sein Köpfchen festhielt. »Wer wird hier ausgelacht und was willst du denn, du Gänseblümchen?« rief ich. Das blühende Kind zappelte und sträubte sich, lachte aber fort. Unversehens hielt es still und flüsterte mir ins Ohr: »Lassen Sie uns doch lachen. Das gnädige Fräulein ist so vergnügt und zufrieden, dass sie wieder da ist. Wissen Sie, warum?« Als ich das schlimme Geschöpf verblüfft und errötend freiließ, legte es mir die Hand auf die Schulter und lispelte weiter: »Sie war so traurig die ganze Zeit, denn sie ist verliebt. Wissen Sie, in wen?« Ich fühlte das Herz beinahe stillstehen und sagte tonlos: »Nun, in wen denn?« »Ein Rittmeister bei den Kürassieren«, hauchte sie nun ganz leise. »Himmlische Tracht, schneeweißer Mantel, Stahlharnisch und hoher Silberhelm, ein geschwungener Kamm darauf, und das Ganze schön wie ein Hektor«, sagt sie, »obgleich unser schwarzer Hund so heißt.« Damit sprang sie davon und eilte der Herrin nach, die schon vorher entschlüpft war. Ich merkte freilich, dass Scherz getrieben wurde. Allein die Schilderung eines schönen Reiteroffiziers bekam mir an sich schon nicht gut in solchem Zusammenhange. Glücklicherweise langten die Kisten für die Bilder an, welche sofort eingepackt wurden. Ich schlug selbst die Nägel in die Deckel, dass die Kapelle von den zornigen Schlägen widerhallte, denn mit jedem Schlage nahm ich mir gewisser vor, am nächsten Tage fortzugehen, und so dünkte es mir, als nagle ich den eigenen Sarg zu. Aber nach jedem Schlage schallte ein klangreiches Gelächter oder ein fröhlicher Triller von den Korridoren und Treppen her. Die Mädchen jagten hin und wieder und schlugen Türen auf und zu. Das bewirkte, dass ich in meine Gartenwohnung ging und gleich auch den Reisekoffer packte, den ich samt neuem Inhalt bei meinem letzten Aufenthalte in der Residenz gekauft hatte. Als ich damit fertig war, ging ich höchst schwermütig, aber gefasst ins Freie und nach dem Kirchhofe. Dort setzte ich mich auf Dortchens Lieblingsbank und hoffte, sie werde etwa herkommen und ich wenigstens noch einige Minuten bei ihr sitzen können, ohne Bosheit noch Gefährde, um sie nochmals recht anzusehen. Sie kam auch richtig nach einer Viertelstunde angerauscht, aber von der Gärtnerstochter und dem schwarzen Hektor begleitet. Da entfernte ich mich eiligst im Glauben, sie hätten mich noch nicht gesehen, und lief hinter die Kirche. Als ich dort die Mädchen wieder sprechen und lachen hörte, ging ich in der Verwirrung in das Dorf und betrat das Pfarrhaus, um beim Kaplan Zuflucht zu suchen, angeblich aber, um meine Abreise anzukündigen. Ich fand ihn essend am Tisch sitzend, über den die Nachmittagssonne hinwegschien. »Ich esse hier mein Vesperbrötchen«, sagte er. »Wollen Sie nicht mithalten?« »Ich danke«, erwiderte ich, »wenn Sie erlauben, so will ich Ihnen sonst ein wenig Gesellschaft leisten.« »Das sind mir junge Leute heutzutage«, sagte der Hochwürdige. »Das hat ja gar keinen ordentlichen deutschen Appetit mehr.« »Na, die Gedanken sind auch danach. Da kann freilich nicht viel anderes herauskommen als nichts und wieder nichts.« »Seit wann sind Hochwürden so materialistisch?« »Verwechseln Sie mir nicht das Erschaffene mit dem Unerschaffenen, unseliger Adept, und nehmen Sie Platz. Ein Schluck Bier wird Ihnen mindestens nicht zu schwer sein.« So beschäftigte er sich eilig weiter mit der großen Schüssel, die vor ihm stand. Dieselbe enthielt die Anhängsel und Profilstücke eines frisch geschlachteten Schweines, die Ohren, die Schnauze und den Ringelschwanz, alles soeben gekocht und dem Geistlichen lieblich in die Nase duftend. Er pries das aufgetürmte Gericht als unübertrefflich an einfacher Zartheit und Unschuld und trank einen tüchtigen Krug goldenen braunen Bieres dazu. Als ich etwa 10 Minuten da gesessen hatte, klopfte es an der Tür, und Dorothea trat, nur von dem schönen Hund begleitet, anmutig und höflich herein, schien aber ein klein wenig befangen zu sein. »Ich will die Herren nicht stören«, sagte sie, »ich wollte nur den Herrn Kaplan bitten, heute Abend bei uns zu sein, da Herr Lee morgen fortreist. Sie sind doch nicht abgehalten?« »Gewiß werde ich kommen«, erwiderte der Kaplan, der sich schon wieder gesetzt hatte und seine angenehme Arbeit fortsetzte. »Bitte, mein Liebster, holen Sie doch einen Stuhl für das gnädige Fräulein.« Das tat ich mit großem Eifer und stellte einen zweiten Stuhl an den Tisch mir grad gegenüber. Dorothea dankte mit freundlichem Lächeln und sah bescheiden vor sich nieder, indem sie Platz nahm. Nun war ich doch glückselig, da ich in der wohnlichen und sonnigen Priesterstube ihr gegenüber saß und sie sich so gutmütig und still verhielt. Der Kaplan sprach essend und immer allein, und wir brauchten ihm nur zuzuhören, indes der Hund mit feurigen Augen und offenem Munde auf Schüssel, Hände und Mund des Hochwürdigen starrte. »Ach, der arme Hund, wie es ihn gelüstet«, sagte Dortchen. »Essen Sie dies auch, Herr Kaplan, oder erlauben Sie, dass ich es ihm gebe?« Sie zeigte hierbei auf das krumme Schwänzchen, das sich manierlich auf dem Rande der Schüssel darstellte. »Dies Sauschwänzchen«, sagte der Kaplan. »Nein, mein Fräulein, das können Sie ihm nicht geben, das esse ich selber. Warten Sie, hier ist etwas für ihn«, und er setzte dem lüsternen Tier einen Teller vor, in welchen er allerhand Knöchelchen und Knorpelwerk geworfen hatte. Dortchen und ich sahen uns unwillkürlich an und mußten lächeln, weil die ungetrübte Freude des Geistlichen an dem bescheidenen Gegenstande uns erheiterte. Auch der Hund, der sich begierig mit seinem Teller unterhielt, vermehrte durch seine Behaglichkeit die gute Stimmung. Dortchen streichelte ihm den Kopf, als ich eben mit der Hand über seinen glänzenden Rücken fuhr, und als sie achtlos Gefahr lief, mir mit ihrer Hand zu begegnen, zog ich die meinige höflich zurück, worauf sie mich schnell mit einem halben Lächeln anblickte. Am offenen Fenster wehten die Vorhänge, sachte von der Luft bewegt, und vor demselben tanzte ein Schwarm schimmernder Mücklein in der Sonne, die einzelnen kaum erkennbar, mit einer Hast und Leidenschaft durcheinander, als ob sie die Kürze der ihnen verliehenen Frist gekannt hätten, die sich vielleicht nach halben Stunden berechnete. In diesem Augenblick wurde der geistliche Herr von der Haushälterin abgerufen, um anstelle des abwesenden Pfarrers einem vorbeschiedenen, unfriedfertigen Ehepaar Audienz zu erteilen. »Das muss doch immer gezankt haben, es ist ein Graus mit diesen Eheleuten«, rief der über die Störung ungehaltene Zölibatär. »Räum den Tisch ab, Therese, ich esse nachher nicht mehr.« Damit lief er nach dem Studierzimmer des Pfarrers, ohne uns zu verabschieden, und wir waren so veranlasst, an dem weißgedeckten Tische sitzen zu bleiben, denn die Wirtschafterin nahm bloß Schüssel und Teller mit und ließ das Tuch liegen. Ich blickte wortlos auf die runde weiße Fläche, die von der jungen Sonne beleuchtet zwischen uns glänzte. Das Wort »Eheleute«, das der Geistliche zuletzt ausgesprochen, klang noch gleichsam in der Luft, da niemand sprach. Denn auch Dortchen saß schweigend da, die Hand auf den Kopf des Hundes gelegt, der mit seinem Schmause auch fertig war. Das verfängliche Wort klang aber nicht mit seinem Zusammenhange nach, sondern erweckte mir die Vorstellung von zwei Leutchen, die glücklich in häuslicher Abgeschiedenheit am Tisch sich gegenüber sitzen. Es war, als ob das weiße Rund sich mit Bildern des Glückes belebte, und es ergriff mich ein tiefes Leiden um Dortchen, da es mir beim Himmel nicht möglich schien, dass sie anders als an meiner Seite glücklich und zufrieden alt werden könne. Mit einem Seufzer richtete ich die feucht werdenden Augen auf und sah erschrocken, wie Dortchens Augen mit Teilnahme auf mir zu ruhen schienen, während den geschlossenen Lippen ein weicher, nicht unfreundlicher Ernst den schönsten Ausdruck gab und das Haupt nachdenklich sich leicht seitwärts neigte. Auch nachdem ich aufgeblickt, veränderte sie Haltung und Ausdruck nicht sofort, und erst als ihre Augen auch einen feuchteren Glanz bekamen, nahm sie sich zusammen. Das Bild dieses Augenblickes ist mir auch geblieben, gleich dem stillen Glanz eines Sternes, den man einmal in ungewöhnlich klarer Luft leuchten sah und niemals vergisst. Ich rang nach Worten, um das Schweigen zu unterbrechen, und Dortchen, mit dem gleichen Bestreben schneller fertig, öffnete eben den Mund, als die Wirtschafterin des Pfarrhauses wieder eintrat und nicht mehr wegging, da sie sich berufen fühlen mochte, die junge Herrschaftsdame zu unterhalten. Es dauerte nicht lange, so kehrte auch der Kaplan von seinem Geschäft zurück, das er rascher erledigt, als er gehofft hatte, und da sich nun ein haushälterisches Gespräch abzuspinnen begann, benutzte ich die Gelegenheit, grüßte und entfernte mich, um ein volles Herz hinauszuflüchten. Dortchen sah mir nach und rief mir zu, ich möge doch nicht zu spät im Schlosse erscheinen. Nach einigem Herumstreifen gelangte ich an die Stelle, wo ich bei meiner Ankunft aus dem Walde herausgetreten war und die abendliche Regenlandschaft mit dem Gute und der alten Kirche erblickt hatte. Ich ging auf die Kirche zu und in dieselbe hinein, und da ein altes Mütterchen darin kniete und ihr Gebet murmelte, schlich ich hinter ihr weg in eine Art Krypta, welche den ältesten Teil des Gebäudes und einen halbdunklen Raum bildete, dessen romanische Fenster zur Hälfte vermauert waren. In diesem Raume waren im Laufe der Zeit eine Menge Gegenstände untergebracht worden, die ihn verengten. Vorzüglich tat dies ein Grabmal von schwarzem Kalkstein, auf welchem ein langer Ritter ausgestreckt lag, die Hände auf der Brust gefaltet. An seiner Seite, auf dem Rande des Sarkophages, stand eine fest verschlossene und verlötete Büchse von Bronze in Form einer kleinen Urne, zierlich gegossen und ziseliert und mit einer schlanken Kette vom nämlichen Metall an dem Brustharnisch des steinernen Ritters befestigt. Nach der Überlieferung enthielt die Büchse das einbalsamierte und vertrocknete Herz des Beigesetzten, und das Gefäß wie die Kette war gänzlich oxidiert und schillerte grünlich im Zwielicht der Krypta. Das Grabmal aber gehörte einem burgundischen Ritter an, der gegen Ende des 15. Jahrhunderts von wilder und unsteter, aber ehrlicher Natur, von allerhand Unstern- und Frauenmisshandlung verfolgt durch die Länder geirrt war und bei den Vorfahren des Grafen hier seine letzte Zuflucht gefunden hatte, wo das Herz dann endlich an einem letzten Verrate gebrochen sein sollte. Das Grabmal hatte er sich selbst gestiftet und den einsamen Platz dazu ausgebeten. Die Gruft des gräflichen Geschlechtes war schon damals in die größere Kirche verlegt worden. An das Herz in der Büchse knüpften sich verschiedene Sagen, die vom Volke erzählt wurden, wie zum Beispiel der verliebte Burgauner verordnet habe, sein Herz solle so lange auf seinem Grab angebunden bleiben, bis lebendig oder tot eine gewisse Dame komme und es in das Vaterland heimhole und geschehe es nicht, so sollte sie so wenig ewige Ruhe finden, als er sie zu finden hoffe. Ein jedes andere Weibsstück aber, so die Büchse mit dem Herzen in die Hand zu nehmen sich erdreiste, soll gehalten sein, dieselbe dreimal zu küssen und drei Vater unser zu beten, sonst werde der verliebte Burgauner ihr die Hand lahm machen oder ein Knie brechen und dergleichen. Solche Überlieferungen mochten auch bewirkt haben, dass die Kapsel samt der Kette sich so lange an Ort und Stelle erhalten hatte. Dem romantischen Denkmale gegenüber saß ich in einem dunklen Winkel zwischen ausgedienten Tabernakeln und Prozessionsgerätschaften und überließ mich den Gedanken über die bevorstehende Trennung, die umso trauriger waren, als ich in dieser letzten Stunde mir sagen musste, bei aller Abenteuerlichkeit des Erlebten werde das Glück schwerlich so weit gehen, mir auch noch mit einer Eroberung so glänzender Art aufzuwarten, wie sie mir im Sinne lag. Zu dieser planen Einsicht drängte mich die Not des entscheidenden Augenblicks, und hierzu gesellte sich die Beschämung über die kindische Art, in die ich verfallen, sofort nach dem Glänzenden zu greifen. Mit solchen Gefühlen ringend suchte ich dann die versöhnte Neigung, die nichts für sich hoffend, nur dem Geliebten zugetan sein will, emporzuarbeiten, soweit sie nicht auch wieder eine verkleidete Begehrlichkeit war. Kurz, ich brachte dergestalt die Zeit in der Dämmerung der Krypta zu, bis ich von der äußeren Kirche her ein Getrippel leichter Schritte und zugleich weibliche Stimmen vernahm. Aufhorchend erkannte ich sie als Dorotheas und Röschens Stimmen. Die Mädchen schienen diesmal nicht zu lachen, sondern angelegentlich etwas zu beraten. Doch bald dauerte ihnen der Ernst zu lang, denn sie kamen über die paar Stufen herunter in die Krypta gehuscht, und Dorothea rief: »Komm, Röschen, wir wollen wieder einmal den verliebten Ritter besehen.« Sie stellten sich vor das Grabmal und schauten dem steinernen Manne neugierig in das dunkle, ehrliche Gesicht. »O Gott, ich fürchte mich«, flüsterte Röschen und wollte entfliehen. Dortchen aber hielt jene fest und sagte laut: »Warum denn, Närrchen? Der tut niemand was zu leid. Sieh, wie es ein guter Kerl ist.« Sie nahm das erzene Gefäß in die Hand und wog es bedächtig in derselben, aber plötzlich schüttelte sie es, so stark sie konnte, auf und nieder, dass das getrocknete Etwas, das seit 400 Jahren darin verschlossen lag, deutlich zu hören war, und die Kette dazu klang. Dortchen atmete heftig. Da ein Strahl des Tages auf ihr Gesicht fiel, sah ich, wie dasselbe die Farbe wechselte und von der rosigen Röte in Marmorblässe überging. »Höre die Klappernuss, wie sie raschelt«, rief sie, »da, klappre auch damit.« Sie drückte dem zitternden Röschen das Gefäß in die Hände, aber es tat einen Schrei und ließ das Herz fallen, und Dortchen fing es mit aller Gewandtheit auf und ließ es abermals klappern. Ich, von dessen Gegenwart sie keine Ahnung hatten, schaute ganz erstaunt dem Spiele zu. »Wart, du Teufel«, dachte ich, »dich will ich schön erschrecken.« Schnell trocknete ich die nassen Augen, stieß einen hohlen Seufzer aus und sprach mit einer traurigen Stimme, die ich gar nicht sehr zu verstellen brauchte, in älterem Französisch: »Dame, s'il vous plaît, laissez ce stuit-coeur en repos.« Mit einem Doppelschrei flogen die Mädchen aus der Krypta und der Kirche wie besessen. Dortchen voraus, welche mit einem schwungvollen Satz über die Stufen und die Schwelle der Kirchentüre hinaussprang, schneebleich, aber immer noch lachend ihr Kleid zusammennahm und über den Kirchhof wegeilte, bis sie zu ihrer Ruhebank kam und sich auf dieselbe warf, was ich alles durch eines der Fenster beobachten konnte, das sich rasch erklettert hatte. Dortchen, deren Gesicht fast die Farbe ihrer weißen Zähne hatte, lehnte sich zurück, die Hände um das Knie geschlungen, und Röschen rief: Du großer Gott, es hat gespuckt. Jawohl, es spuckt, sagte Dortchen und lachte wie eine Tolle. Du Gottlose, fürchtest du dich denn gar nicht? Klopft dein Herz nicht schrecklicher, als das tote Herz dort geklappert hat? Mein Herz, erwiderte Dortchen, ich sage dir, es ist guter Dinge. Was hat es denn gerufen? Fragte Röschen, die immerfort beide Hände an ihr eigenes Herz hielt und abwechselnd prüfte, ob sie noch beweglich seien. Was hat das französische Gespenst gesagt? Fräulein, hat es gesagt, wenn es euch gefällt, so nehmt dieses Herz und macht es zu eurem Nadelkissen. Geh wieder hin und sag, wir wollen uns bedenken. Geh, geh, geh! Sie sprang auf, als ob sie die hübsche Dienerin wirklich nach der Kirche zurückschieben wolle, umhalste sie aber unversehens und drückte ihr heftige Küsse auf die Wangen, dann verschwanden beide unter den Bäumen. Eine gute Weile später stieg ich aus meinem Schlupfwinkel hervor, um die letzten Dinge zu besorgen, die noch übrig war. Ich ging in das Parkhaus und stellte die Reisefertigkeit vollständig her. Richtig war der Schädel beim Packen des Kopfers wieder vergessen worden, weshalb ich nochmals Raum schaffen musste. Zuletzt war er auch untergebracht, und zwar als die einzige Habseligkeit von denen, die ich einst aus der Heimat in die Fremde mitgenommen hatte. Darum war mir auch, als ich es recht bedachte, die arme Scherbe erst jetzt wert. Lange Jahre schon hatte sie in der heimatlichen Erde gelegen, dann mit mir die Kammer geteilt und, wenn auch als ein stummes Geräte, meine vergangenen Tage gesehen, und so kehrte ich wenigstens nicht ganz von der alten Ausstattung entblößt zurück. Dies verrichtet, begab ich mich zum Grafen, die Unterredung mit ihm zu halten, die durch die letzten Stunden meines Hierseins sowieso schon von der Pflicht der Dankbarkeit gefordert wurde. Er wollte aber jetzt nichts von solchen Verhandlungen wissen, sondern bestand darauf, mich abermals nach der Hauptstadt zu begleiten und Zeuge zu sein, wie ich es mit meinen Bildern anfangen und es mir ergehen würde. Man müsse verhüten, sagte er, dass ich nicht schon nach dem ersten Anlaufe wieder einen Trödler aufsuche. Das wäre nicht zu befürchten, antwortete ich, weil ich ja nun reich genug wäre, die Bilder einstweilen zu behalten und mit nach Hause zu bringen, wo sie sogar Zeugnis über die Art, wie ich die Zeit verbracht, ablegen könnten. Nichts da, meinte er, in der Kunststadt müssen sie ihre Wirkung tun, sonst habe mein bevorstehender Entschluss nicht die rechte Grundlage. Vom Grafen hinweg ging ich auf die Terrasse, wo ich die kurze Zeit bis zur Stunde der abendlichen Zusammenkunft zubringen wollte. Auf einem Tische des dahinführenden Gemaches stand eine Schüssel mit feineren Zuckersachen, wie man sie in buntes Papier zu wickeln und mit allerlei Sinnsprüchen oder sogenannten Devisen zu begleiten pflegt. Dorothea hatte die Gewohnheit, dergleichen Naschwerk selber zu wickeln, und statt der gewöhnlichen trivialen Reimereien gute Sinngedichte, Distichen und Liederstrophen einzulegen, welche sie aus allen möglichen Dichtungen und verschiedenen Sprachen zusammensuchte. Sie ließ ganze Sammlungen solcher Zierlichkeiten auf Bogen drucken, die man nach Bedürfnis zerschneiden konnte, und besaß das Talent, jeweilig eine so artige Auswahl zusammenzubringen, dass die Gesellschaft beim Nachtische durch anmutig heitere oder witzige und spritzige Vorstellungen oder auch beides abwechselnd nicht selten in angeregte Stimmung versetzt wurde. Auch trieb sie allerhand Schwank, indem sie oft zwei Zeilen aus verschiedenen Dichtern zusammenfügte und man glaubte, Bekanntes zu lesen, indessen die neue Wendung, der entgegengesetzte Sinn, welchen das unbekannt Bekannte ergab, die Leser in die Irre führte. Einen Vorrat dieses so zubereiteten Naschwerkes in einem Körbchen von Silberdraht geordnet, das sie beim Gebrauche noch mit Blumen schmückte, hielt sie jederzeit bereit und bot es bei gegebener Veranlassung selbst herum. Mir sagte die Spielerei eigentlich nicht sehr zu, doch hielt ich sie aus verliebter Rechtgläubigkeit, wo nicht für großartig, mindestens für verzeihlich und liebenswürdig, wie man ja immer froh ist, kleine Mängel an geliebten Personen zu finden, um sie nur ohne Verzug verzeihen und sogar mitlieben zu können. Jetzt war Dortchen offenbar beschäftigt, ein solches Körbchen neu zu füllen und wahrscheinlich von der Arbeit unerwartet abberufen worden. Da ich mich durch den Auftritt in der Krypta und den bevorstehenden Abschied freier fühlte als sonst und mir nichts daraus machte, von der Zurückkehrenden betroffen zu werden, setzte ich mich an den Tisch und besah mir, was Dorothea heute betrieb. Sie hatte in der Tat schon eine gute Zahl süßer, viereckiger Täfelchen in glänzendes Papier eingeschlagen und in das Körbchen gelegt. Als ich nachschaute, was für eine Art von Versen und Epigrammen sie bereithielt, fand ich ein Büschel kleiner, auf zartes, grünes Papier gedruckter Zettel, auf welchen allen dasselbe und einzige Gedichtlein zu lesen war. Hoffnung hintergehet zwar, aber nur was wankelmütig. Hoffnung zeigt sich immer da, treugesinnten Herzen gütig. Hoffnung senket ihren Grund in das Herz, nicht in den Mund. Wo ich das kleine Papierbüschel sachte auseinanderschlug, es war von einem grünseidenen Bändchen zusammengehalten, überall blickten mir diese einfachen, treuherzigen und doch so aufregenden Worte entgegen. Vorsichtig griff ich das eine und andere der bereits fertigen Täfelchen aus dem Körbchen, machte es ein wenig auf und fand in jeder Hülle das gleiche grüne Liedchen. Es klang mir wie der tröstende Ruf einer Wachtel im einsamen Feld oder der leis anschwellende und traulich abbrechende halbe Gesang einer Drossel in der Tiefe des Waldes. Da meines Wissens heute keine größere Gesellschaft da war, die einen Nachtisch erheischen konnte, so musste die Absicht von Dortchens diesmaligem Einfall einer zukünftigen Gelegenheit vorbehalten sein, die mir ein Geheimnis war. Plötzlich ließ ich alles liegen und schlüpfte auf die Terrasse hinaus, wo ich mich auf einen Stuhl warf und mit nachdenklichen Seufzern die noch übrige Zeit verbrachte. Es dauerte nicht lange, so erschien Dortchen mit einigen jungen blassroten Rosen, die sie ohne Zweifel im Treibhause geholt, und mit einem brennenden Handleuchter, weil die Dämmerung begann zur Dunkelheit zu werden. Sie setzte unbesorgt ihre Arbeit fort, packte noch ein halbes Dutzend Zucker- und Vanillestücke und dergleichen mit den Zetteln zusammen und summte dazu mit halber Stimme mehrmals die zwei Zeilen: Hoffnung hintergehet zwar, aber nur was wankelmütig. Bis sie mit dem letzten Stücke auf den Schluss übersprang: Hoffnung senket ihren Grund in das Herz, nicht in den Mund. Und denselben mit weiß Gott welcher Melodie und etwas lauter in den tiefsten Tönen verklingen ließ, deren ihre Stimme fähig war. Dann barg sie rasch den ungebrauchten Rest auf einen Zettelchen in einer Tasche ihres Kleides, bedeckte das Körbchen mit den Rosen und eilte mit der ganzen reizenden Veranstaltung, den Leuchter zur Hand nehmend, aus dem Saale. Und ich hatte dem lieblichen Tun durch eines der hohen Fenster zugeschaut, freilich von den Florbehängen desselben halb verhüllt. Die vergnügliche Stimme des Kaplans ließ sich hören. Ich säumte nicht, über die Terrassenstufen hinunter und ihm entgegenzugehen, und betrat in seiner Gesellschaft wieder das Haus und die Räume, in welchem die Abende zugebracht wurden. Mit diesem künstlichen Umwege verhütete ich, das Dortchen irgendwie ahnen könne, ich wisse das sonderbare Geheimnis ihres Körbchens. Als wir nun zu viert am Tische saßen, verlief die Zeit nur allzu schnell, denn die Eigenliebe erfreute sich an dem Wohlwollen, welches meine Person zum Gegenstande der letzten Unterhaltung machte, und die Gewissheit, dass ich wirklich zum letzten Male Dortchens Gegenwart genieße, verkürzte die Stunden um das Doppelte. Der Graf meinte, er habe sich an meine Gesellschaft gewöhnt, und wenn es sich nur um ihn handelte, so ließe er mich noch lange nicht ziehen. Der Kaplan aber rief, nein, ich müsse gehen, damit ich, was er sicher hoffe, durch die Luftveränderung und in meinem schönen Vaterlande die verlorenen Ideale wiederfinde. Lachend versetzte ich, nach gewissen Weissagungen meiner Träume werde ich jedenfalls zu neuen Ideen kommen, und ich erzählte von der kristallenen Treppe, in deren Stufen die Ideen in Gestalt kleiner Frauensleutchen schliefen. Der Kaplan verwunderte sich hierüber und guckte mich immer verdutzter an, als ich fortfuhr, jene Ausgeburten des Schlafes in unglücklicher Zeit zu schildern. Denn hiermit bewies ich ihm, dass ich im Schlafe noch toller, das heißt idealischer sein könne, nach seinen Begriffen, als im Wachen. Ich erzählte von der Brücke der Identität, von dem Goldregen, den ich auf dem fliegenden Pferde gemacht, und wie ich über das Kirchendach heruntergepurzelt und endlich in Trübseligkeit vor dem mütterlichen Hause gestanden sei, nachdem mir dasselbe erst wunderbar in die Augen geglänzt habe. Da ich von dem feurigen Extraweine, welchen wir tranken, etwas vor lauter Laune geworden, schmückte ich diese Dinge noch mit manchen Zutaten und Hirngespinsten aus und endigte zuletzt wie ein Märchenerzähler, der dem Volke seinen blauen Dunst vormacht. »Der hat ja ein Maul wie eine laufende Schuld«, sagte der Kaplan, in seiner Verwirrung über die großartige Flunkerei zu dem gröblichen Volksausdrucke greifend, denn ich schien ihm arg ins Handwerk gepfuscht zu haben, indem ich ein wirklich Erlebtes schilderte, das doch ein Nichts, ein Traum war. Der Graf sagte, »Diese Beredsamkeit haben wir allerdings bisher an unserem Freunde nicht entdecken können. Ist es aber nun geschehen, so hindert mich nichts, mir zu denken, dass ich sie eines Tages zu ernsteren Dingen verwendet sehe. Wir wollen auf unser aller gute Zukunft anstoßen.« Er schenkte die Gläser voll, und wir ließen dieselben zusammenklingen, ohne dass ich mich jedoch bemühte, über den Sinn seiner Worte klar zu werden, denn ich sah unversehens Dorothea mit dem rosengespückten Körbchen herankommen. »Auch ich will einen Spruch tun«, sagte sie, als sie mir zur Seite stand, »aber ich überlasse die Abfassung dem Zufall dieses wohlbekannten Orakelkorbes. Nehmen Sie sich ein Bonbon heraus, nur eines, aber vorsichtig und bedächtig.« Ich sah erstaunt und fragte zu ihr auf, denn ich wusste ja, dass in jedem der zierlichen Paketchen der gleiche Spruch lag. »Welches raten Sie mir denn zu nehmen?« fragte ich mit innerer Bewegung. Allein gleichmütig erwiderte sie, »ich darf mich nicht da reinmischen, wenn das Orakel wirken soll.« »Soll ich dieses nehmen? Ich weiß nicht. Oder dieses? Ich sage nichts, weder ja noch nein. So nehme ich dieses und bedanke mich schönstens«, rief ich, indem ich das Papierchen öffnete und Dortchen nach das Körbchen zurücktrug. »Nun, was steht drin?« rief der Kaplan, über welche Frage ich froh war, da ich die Verse kaum vernehmbar vorzutragen vermochte. Ich gab ihm den Zettel mit der Bitte, denselben selbst zu lesen. Das tat er mit gutem Ausdruck. »Ein ganz schöner Spruch«, sagte er, »damit können Sie zufrieden sein. Er beruht auf einer frommen und getreuen Weltanschauung, dergleichen nicht mehr allzu häufig ist. Aber nun, Gnädigste, reichen Sie mir das Körbchen auch dar und lassen Sie mich sehen, was ich als Dableibender erhalten werde.« Er griff begierig nach dem Körbchen. Sie versetzte aber: »Nächsten Sonntag dürfen Sie etwas zum Dableiben auswählen, Hochwürden. Heute bekommt nur der, welcher geht.« Damit eilte sie weg und verschloss das Körbchen sorgfältig in einem Schranke. Als am nächsten Vormittag der Graf und ich bereits in dem bequemen Reisewagen saßen, sagte Dortchen, die uns beiden schon die Hand gegeben und jetzt plötzlich noch einmal zum Wagen trat: »Nun ist doch etwas vergessen. Ihr grünes Buch, Herr Heinrich, liegt noch in meiner Verwahrung. Soll ich es rasch holen?« »Lass nur«, sagte mein Reisegefährte, »es hält uns zu lange auf. Wenn er uns, wie zu hoffen, bald schreibt, so können wir ihm das Buch wohlbehalten nachsenden. Nicht so?« Ich nickte nur froh aufatmend meine Zustimmung, da mit dem Buche ein Teil meiner selbst in der unmittelbaren Nähe Dortchens zu bleiben schien. »Ich will es in sicherem Verschluss halten, und es soll ihm nichts geschehen«, sagte sie und winkte mir, während wir wegfuhren, mit vollem freundlichem Blicke zu. Damals habe ich das schöne Wesen dennoch zum letzten Mal in meinem Leben gesehen. Ende des 13. Kapitels des 4. Bandes.